Du sagst immer, die Zeiten ändern sich. Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden. NPC, das politische Abendmagazin. Die Starken werden überleben. Das würde dir gefallen, oder? Halt, das darf man nicht sagen. Das ist jetzt politisch unkorrekt. Populismus als Politik im Zeitalter der Simulation von Franz Schandl. Teil 2: Was ist Antipolitik? In der letzten Sendung hat sich der Wiener Autor, Wertkritiker und Mitherausgeber der Streifzüge Franz Schandl kritisch mit Vorstellungen auseinandergesetzt, die die Demokratie und den Populismus für unvereinbar erachten. Schandl wendet sich gegen die weit verbreitete Ansicht einer grundsätzlichen Differenz, die angeblich zwischen Populismus und Demokratie bestünde. Stellvertretend für solche Positionen sieht Franz Schandl das jüngst erschienene Buch Populisten an der Macht von Susanne Fröhlich-Steffen und Lars Rehnsmann. In den Beiträgen dieses Buches wird die vom Populismus für die Demokratie ausgehende Gefahr thematisiert und damit eine prinzipielle Unverträglichkeit von Populismus und Demokratie behauptet. Ohne jegliche Differenzen ausblenden zu wollen, kritisiert Schandl, dass die um den Populismus aufgemachten Diskussionen blind seien für die gemeinsamen Grundlagen von Demokratie und Populismus, die nur selten thematisiert werden. Nach Schandl sind Populismus und Demokratie nicht nur vereinbar, sondern per se ineinander angelegt. Vor dem Hintergrund zunehmender ökonomischer Fiktionalisierung bzw. Simulationen im Krisenprozess der dritten industriellen Revolution gewinnt auch auf politischer Ebene die Simulation Oberhand. Unter diesen Bedingungen entpuppt sich der Populismus zusehends als Fluchtpunkt demokratischer Politik schlechthin. Wie dieser Entwicklung aus emanzipatorischer Sicht begegnet werden kann, dieser Frage wendet sich Franz Schandl im zweiten Teil der Sendung zu. Auf was das Ganze irgendwie hinaus soll, irgendwie, denke ich mir, ist relativ klar. Der Angriffspunkt für eine emanzipatorische Perspektive ist die Politik und nicht der Populismus. Antipolitik ist gefordert und Nicht-Antipopulismus, letzterer, ist nur eine Facette und sowieso in der Antipolitik inkludiert. Also das heißt, es gilt hier natürlich eine doppelte Front zu beziehen gegen den Populismus als auch seine liberalen medialen Gegner oder umgekehrt gegen den Liberalismus und seine populistische Variante. Mit der Politik ist das so ein Ding. Ich denke mir, Das ist ein hartnäckiges Ding. Ja. Während in der Zwischenzeit, weiß ich, so etwas wie diese unreflektierten und positiven Bezüge auf Staat schon passé sind, ist eigentlich die Politik, die ihn ausmacht, also die also eigentlich die Verallgemeinerung zu dieser Allgemeinheit Staat ist, die ist noch immer nicht durch. Was also heißt, wir haben uns so an die Politik gewöhnt, dass sie eigentlich kaum noch wegzudenken ist. Man glaubt zwar nicht mehr richtig daran, aber man hat auch nichts anderes, an dem man sich festhalten könnte, und immer wieder gedeihen daher Hoffnungen, wird der Wunsch, sich doch täuschen zu lassen, zur Motivation der Betätigung. Typisch dafür ist wieder die Flucht in ein Revival, das ist der positive Bezug auf Klasse und Klassenkampf. Natürlich, denke ich mir, ist es auch heute noch nicht ganz egal, wer die Ämter besetzt und das Geld vergibt. Genauso wie es wichtig ist, sich nicht umgekehrt einzureden, hier ginge es wirklich um reale Unterschiede. Politik ist letztendlich eine Illusion des Stimmbürgers und der Stimmbürgerin, der den freien Willen mit seiner Freiwilligkeit verwechselt und die haltlose Einbildung, sowohl in Handlungen als auch in Entscheidungen souverän zu sein. Eben deswegen, denke ich mir, ist nicht der freie Wille anzurufen, sondern vielmehr der Unwille. Also das heißt, der Unwille ist so etwas wie der erste Keim eines wirklich freien Willens. Womit wir es heute zu tun haben, auch mit dieser Renitenz, die es irgendwie gibt im öffentlichen Sektor, ist doch auch so etwas wie ein ungerichteter Unwille, der zwar relativ dumpf ist, nur er tut eines, was man nicht unterschätzen soll. Er will den freien Willen nicht mehr in den Dienst stellen. Also jener spürt, was eigentlich zu reflektieren wäre. Daher ist auch eine Forderung, die ich versuche irgendwie zu entwickeln, dass es darum geht, eine spezifische Forderung ist daher die Vertiefung der Politikverdrossenheit. Politikverdrossenheit ist nämlich nun ein Empfinden, das sich zwar nicht auszudrücken versteht, aber sich auch kaum mehr beeindrucken lässt. Das heißt, sie sollte nicht vorschnell abgetan werden. In dieser Politikverdrossenheit liegt auch so ein Unwille drinnen, eigentlich auf etwas abzufahren, Fan zu sein, sich weiter mit etwas abzugeben, was eigentlich wenig bringt. Diese Politikverdrossenheit ist auch ziemlich unabhängig davon, wo die Menschen politisch stehen oder besser gestanden sind. Und sie ist auch relativ unabhängig von der sozialen Stellung. Das heißt, sie kann alle ergreifen. Sie ist also so etwas wie eine klassenlose Regung. Sie ist also nicht Ausdruck eines subjektiven Interesses, sondern eines um sich greifenden Desinteresses. Positiv ist sie allerdings dort, wo sie die Enttäuschung zulässt und sich nicht mehr der Täuschung hingeben will. Das heißt, im Gegensatz zur Politikunverdrossenheit, die uns permanent eingehämmert wird und also die weiterhin gebetsmühlenhaft ihre Appelle und Postulate loslässt, vor allem irgendwie in der Bitte, doch wählen zu gehen und die Demokratie zu stärken. Also im Gegensatz zu dieser Politikunverdrossenheit ist die Politikverdrossenheit nicht willens, sich aktiv zu artikulieren. Sie entzieht sich, verweigert sich, will nicht. Sie findet also keine Sprache mehr mit der Welt der Politik. Sie hat überhaupt keine. Also das heißt, dieser Welt ist sie entflohen, aber sie ist noch anderswo nicht an Land gegangen. Politikverdrossenheit ist also ein flüchtiges Dazwischen, ein nicht mehr und auch ein noch nicht. Also das heißt, sie ist nicht mehr Politik, sie ist aber auch nicht Antipolitik. Sie ist in einem fragilen Zustand des Unpolitischen. Ich denke mir, die emanzipatorische Aufgabe müsste darin bestehen, so etwas wie diese Verdrossenheit von der Nichtpolitik zu einer Antipolitik zu heben. Sie eben nicht einer fatalistischen Ergebenheit auszuliefern. Wir müssen nicht so machen, wie wir es kennen, nur weil wir es kennen, wie wir es kennen. Wir können das vermeiden, indem wir uns anders entscheiden. Wir sind die Zukunft und das Licht, ihr könnt uns folgen oder nicht. Und uns dann beneiden oder einfach wie versteinert stehen bleiben. Wir müssen nicht so machen, wie wir es kennen. Nur weil wir es kennen, wie wir es kennen. Wir müssen nicht so machen, wie wir es kennen. Nur weil wir es kennen, wie wir es kennen. Wir müssen nicht so machen, wie wir es kennen. Nur weil wir es kennen, wie wir es kennen. Wir müssen nicht so machen, wie wir es kennen. Nur weil wir es kennen, wie wir es kennen. Wir müssen nicht so machen, wie wir es kennen. Nur weil wir es kennen, wie wir es kennen. Wir müssen nicht so machen, wie wir es kennen. Nur weil wir es kennen, wie wir es kennen. Wir müssen nicht so machen, wie wir es kennen. Nur weil wir es kennen, wie wir es kennen. Wir müssen nicht so machen, wie wir es kennen. Nur weil wir es kennen, wie wir es kennen. Wir müssen nicht so machen, wie wir es kennen. Nur weil wir es kennen, wie wir es kennen. Wir müssen nicht so machen, wie wir es kennen. Nur weil wir es kennen, wie wir es kennen. Wir müssen nicht so machen, wie wir es kennen. Nur weil wir es kennen, wie wir es kennen. Wir müssen nicht so machen, wie wir es kennen. Nur weil wir es kennen, wie wir es kennen. Wir müssen nicht so machen, wie wir es kennen. Nur weil wir es kennen, wie wir es kennen. Wir müssen nicht so machen, wie wir es kennen. Liberalismus und Populismus haben etwas ganz etwas anderes vor. Sie agieren auch hier wieder wie ein Block, vor allem gegen diesen einschleichenden elementaren Gedanken, dass es da vielleicht etwas anderes geben könnte als das Universum der Politik. Inzwischen dämmert es ja immer mehr Leute, die ersten machen schon Klebeetiketten, wo draufsteht, keine Politik ist möglich. Nur ist das, denke ich mir, für die Leute nicht so einfach, sich das aktiv einzugestehen, weil es unreflektiert, also so mir als erste Intuition einmal nicht anders erscheinen kann als die blanke Hoffnungslosigkeit. Ist nicht alles, was wir an freier Gestaltung haben, Politik? Ist die Aussage, keine Politik ist möglich, nicht eine Zustimmung zu dieser Gesellschaft oder andererseits auch wieder eine Zumutung sondergleichen? Schon. Ich denke mir, sie ist eigentlich nicht viel weniger als sich erstmals einzugestellen, dass es zum Beispiel für die Leute der frühen Aufklärung, dass es möglicherweise keinen Gott gibt, oder auch den undenkbaren Gedanken, dass man das Geld abschaffen will. Also ich denke mir, die Attacke auf die Politik erscheint etwas als etwas völlig Abwegiges. Denn keine Politik ist möglich bedeutet zumindest zweierlei. Erstens ist es nicht nur eine Absage an alle herkömmlichen Varianten der Politik, sondern eine Absage an die Politik überhaupt. Aber so betrachtet ist das mal nur eine defensive Variante. Doch wenn man den Satz anders liest, kann man ihn auch offensiv interpretieren. Wenn man nämlich genau schaut, dann steht da drauf, keine Politik ist möglich, wenn man das Politik wegnimmt, keine ist möglich. Also ein ganz positiver Satz, der nicht behauptet, dass etwas unmöglich ist, sondern dass etwas möglich ist, das es erst zu entwickeln gibt. Es gilt also, unseren beschränkten Horizont zu diskreditieren und vor allem so Sätze wie, ich habe jetzt bei mir zu Hause wieder ein Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft gefunden, von einem gewissen Detlef Horster, der gehört, glaube ich, so im weitesten Umfeld, wenn ich das richtig gelesen habe, zur Frankfurter Schule und ist also so ein ausgedünnter Habermas, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Politik als Pflicht. Da geht es also darum, vor allem auf den ersten 50 Seiten, die ich mir gestartet habe zu lesen, so etwas wie Politik als einen Ehrenkodex des Staatsbürgers einzuführen, dass er mehr oder weniger seine Pflicht ist, politisch zu sein, sich politisch zu betätigen. Ich möchte dem ganz einfach dieses schöne Marx-Zitat dagegenüberstellen, wo es heißt, alle Emanzipation ist Zurückführung der menschlichen Welt, der Verhältnisse auf den Menschen selbst. Die politische Emanzipation ist die Reduktion des Menschen einerseits auf das Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft, auf das egoistische, unabhängige Individuum, andererseits auf den Staatsbürger, auf die moralische Person. Erst wenn der wirkliche individuelle Mensch den abstrakten Staatsbürger in sich zurücknimmt, Und als individueller Mensch in seinem empirischen Leben, in seiner individuellen Arbeit, in seinen individuellen Verhältnissen Gattungswesen geworden ist, erst wenn der Mensch seine eigenen Kräfte als gesellschaftliche Kräfte erkannt und organisiert hat und daher die gesellschaftlichen Kräfte nicht mehr in der Gestalt der politischen Kraft von sich trennt, erst dann ist menschliche Emanzipation vollbracht. Der Satz, und ich meine, ähnliche sind in den Frühschriften einige zu lesen, behauptet nichts weniger, als dass Politik und gesellschaftliche Emanzipation nicht zusammengehen und dass Emanzipation über Politik nicht herstellbar ist. Über Politik sind bürgerliche Verhältnisse herstellbar, aber nicht Emanzipation. Und diese Passagen finden wir später zwar nicht mehr, aber ich denke, sie wurden auch explizit nie zurückgenommen. Im Gegenteil, es gibt also einige dezidierte Aussagen, die auch in den späteren Schriften noch ziemlich eindeutig gegen Demokratie und Politik gefunden werden können. This is not a love song. This is not a love song. This is not a love song. This is not a love song. This is not a love song. Was kann man also tun? Wie könnte also praktische Subversion aussehen? Was heißt Antipolitik? Natürlich zuerst fällt den Linken und auch mir so etwas ein wie ein geduldiges Demaskieren der Politik ist notwendig. Das stimmt zwar, aber das ist auch ein analytisch anspruchsvolles Programm, aber perspektivisch denke ich mir, ist es ein äußerst beschränktes Projekt. Warum? Es fungiert nämlich auch auf dieser Ebene des Aufdeckens und Aufklärens und hat durchaus irgendwie eine gewisse Verwandtschaft mit dem investigativen Journalismus. Letztendlich bringt es auch nicht weit. Also diese Benennung von nackten Wahrheiten oder wie es so unschön heißt, nackten Tatsachen, also ohne Perspektiven angeben zu können, erscheint, so denke ich in der Zwischenzeit, den Subjekten eher als eine Drohung, denn als eine Befreiung. Gemeinhin sind sie, also wenn ihnen etwas nicht gefällt, schon zufrieden, wenn jemand anderer geopfert wird oder zur Kasse gebeten wird. Ja, sie gieren also direkt nach dieser Selbsttäuschung und Verdrängung. Auch der Populismus ist also auf der analytischen Ebene zu erklären. Das ist nicht so schwierig. Er ist aber auf der analytischen Ebene nicht zu bekämpfen, geschweige denn zu besiegen. Jedes Argument ist schwach, solange es nur auf der geistigen Ebene verbleibt. Das ist zwar ein Luxus, den man sich leisten soll, aber auch ein Luxus, den sich nicht alle leisten können und auch nicht wollen. Was heißt das nun? Ich denke mir, man muss das irgendwie auch von einer anderen Seite aufzäumen. Es gilt also vielmehr auch emotionale Bereitschaften herzustellen. Das heißt, man müsste die Fetischismuskritik präzisieren, die auch in wertkritischen Kreisen eher so abläuft, so wie das Verhältnis ist zwischen Teufel und Weihwasser. Ja? Man besprengt das und denkt sich, es ist ausgetrieben oder es hat eigentlich trotz anderslautender analytischen Urteile mit einem Selbst und der Welt eigentlich nichts zu tun und es wäre eigentlich schon erledigt, wenn es analytisch erledigt ist. Analytisch wird aber nichts erledigt. Das führt mich dann irgendwie zu der Formulierung, nach der ich dann auf der Ebene zumindest einmal vorläufig passe, aber ich sage sie trotzdem. Ich denke mir, dass es darum geht, den Fetischismus als für das bürgerliche Subjekt notwendiges Substitut und Surrogat zu diskutieren und dass das auch bedeutet, dass es wichtig ist, das Emotionale nicht den Fetischisten auszuliefern. Was das nun aber genau heißt, das ist allerdings noch zu ergründen und bei dem Punkt breche ich diesen Gedanken auch ab und gehe zu einem anderen Thema über, nämlich zur Antipolitik. Emanzipation, denke ich, wird es nur geben, wenn es den Einzelnen gelingt, gegen ihr Subjekt zu revoltieren und dies sowohl zu spüren als auch zu erkennen. Also beides. Also auch zu spüren in sich, das darf doch nicht alles gewesen sein, was da in diesem Leben abläuft. Insofern ist Emanzipation absolut lebensbejahend und nicht todessüchtig. Das heißt, es gibt viel Schönes, das gelebt werden will. Was auch bedeutet, weniger schwarzes Denken, mehr Optimismus, auch wenn er sich manchmal kontrafaktisch setzt. Gerade hier gilt es also so etwas wie Experimente zuzulassen und vor allem unentwegt zu fragen, wie funktionieren Beziehungen, die keine Marktbeziehungen sind. Denn letztendlich, glaube ich, muss jede radikale Kritik auch erkennen, dass es kein Nein gibt, an dem nicht auch ein Ja hängt und dass es keine Kritik ohne Bestimmung gibt. Das Reine dagegen ist hingegen eine Losigkeit, die sich mangels an Alternativen selbst löscht. Da denke ich mir, da sage ich wahrscheinlich natürlich nichts Neues, aber praktische Folgen hat das bisher wenig gehabt. Zwei Dinge sind unendlich, die Dummheit und das All. Kein die nur die überall. Mehr die und die zuhauf. Nur die Liebe und das Wetter und den Menschen mehr auf. Wir fordern etwas Abwechslung in unserer Umlaufbahn. Endgültige Befreiung von jugendstärker Bahn. Keine Gravitätlichkeiten, Schweben fällt uns schwer. Und Schluss mit Kontinenten, tritt Pangea wieder her. Wir fordern mehr Didi, mit unserem Didi-Scherm, mehr Didi und Didi, Birnen-Marzipan. Wir wollen noch mehr Stress und Substanzen illegal. Kein Montagsreste essen, 5 Sterne minimal. Was Bonus-Ding?